am Rio Negro, da steht ein kleines, verträumtes Haus. Da sieht im Frühling ein hübsches Mädchen zum Fenster raus. Still zieht der Fluss vorbei und flüstert wie vor tausend Jahren. Verliebte Lieder, drum komm ich immer, immer wieder zum Rio Negro im Mai, ihr zwei im Mai. Ja, das Temperament, ja, das Temperament, das in mir so im Blut. Wenn's in mir so brennt, hält die Feuer brennt, ach, wie tut mir das gut. In der Minute ist mir zumute, als gäbe es heute noch ein Happy End. Ein, ja, das Temperament, das liegt mir so im Blut. Wenn jemand käme, mich in die Arme nehme, dann, ja, dann erkennt man im Moment gleich mein tolles Temperament. Ei!